Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzum von Ach. Wie immer könnt ihr diese Audioproduktion wunderbar offline anhören, wenn ihr euch einen vernünftigen Podcatcher installiert. Herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Die Person ist interessant. Und so sind es auch die Hinweise. Ob wir es erraten? Tja, das liegt in euch. Denn ihr dürft uns Hinweise schicken. Kontaktiert uns unter das-a.ch und schickt uns eure Person mit Hinweisen. Wir freuen uns schon. Und nun, wie immer, geht's los. Mitraten, natürlich erwünscht. Jetzt Bühne frei für A. Und mir hat auch tatsächlich jemand geschickt eine Mail. Der Peter, und er schreibt: Hallo Philipp, euer Jürgen hat gemeint, dass du oder Dominik wieder Hinweise gebrauchen könntet. Da dachte ich mir, dieses Mal probiere ich es mit einer Person, die nicht aus Österreich kommt. Laut eurer Liste sollte die Person noch nicht vorgekommen sein. Für mich ist es ein Wagnis, da dieser Herr ja in eurem Umfeld geografisch gesehen bekannt sein müsste. Geht's schon los? Sind das schon die Hinweise? Wenn du die Hinweise verwenden willst und du glaubst, es wäre spannender, diese in einer anderen Reihenfolge vorzulesen, bitte tut dir keinen Zwang an. Liebe Grüße aus Bad Ischl, Österreich, Peter. PS, macht weiter so, eure skurrilen und seltsamen Geschichten sowie die ständigen Abschweifungen und Unterbrechungen finde ich toll. Habt ihr nun schon mal Käse-Leberkäse essen können? Für mich ist die Antwort im Moment nein. Nein, seit ich euch davon vorgeschwärmt habe, nicht wieder. Ja. Wobei da jetzt natürlich auch Corona irgendwie ein Problem war, muss man ja mal ehrlich sagen. Das stimmt. Sonst hätten wir natürlich schon längst. Ja, das stimmt. Aber ich wollte mir das einfach mal selber backen. Ich habe es nur wieder komplett vergessen. Vielleicht ein schöner Reminder. Ich habe irgendwann euch, glaube ich, Bilder geschickt, dass es hier lokal im Supermarkt sowas in fertig im Glas gab. Aber das sah ehrlich gesagt ziemlich widerlich aus. Also von daher. Wie gesagt, ich bin nicht ganz so der große Fan von oder so, aber wenn, dann muss man sowas, glaube ich, wenn man sowas wirklich richtig haben will, dann muss man zu einem guten Metzger gehen. Darf ich jetzt eigentlich schon raten, weil du ja schon so viele Hinweise gegeben hast? Klar. Friedrich Ebert. Nee. Okay, dann nicht schlecht. Hinweis. Also vor dem ersten Hinweis wäre echt Rekord gewesen. Das stimmt. Ich versuch's einfach mal. Ich wollte jetzt sagen, das käme. Außerdem meinte ich den auch gar nicht. Ich meinte, egal, ich sag's später. Ich würde sagen, das ist die einzige Chance, eigentlich jemals den von Dominik aufgestellten Geschwindigkeitsrekord zu brechen, ist noch vor dem ersten Hinweis was zu erraten. Hinweis 1. Ich wurde am 6. Mai 1929 in Greiz, Thüringen geboren. Ich hatte eine Schwester und 8 Halbgeschwister. Gibt in Summe dann ja 4 Ganze. Das hätte ich jetzt auch überschlagen. Also, nee, 5, weil eine war ja schon ganz. Fast wäre ich drauf reingefahren, Philipp, fast. Tja. Na Moment, aber Geschwister sind ja nicht nur Schwestern. Ja. Das kann ja alles sein. Ja, ja. Also, 5 Geschwister. Ja. Aber beim Hinweis sind wir noch bei der Nummer 2 jetzt. 1948 gelang mir die Flucht aus der sowjetischen Besatzungszone bis nach Bamberg. Bis nach Bamberg. Dort konnte ich meine Tischlerlehre beenden. Ein Tischler aus Bamberg. Thomas Gottschalk. Wie heißt denn der den XXX Lutz gegründet hat? Lutz. Lutz, vielleicht heißt er Lutz. Das ist ein Österreicher, oder? Keine Ahnung. Kommt das aus der Gegend? Nee, ne? Nee. Mein damaliger Mathelehrer hatte Thomas Gottschalk im Unterricht. Das was? Wirklich Thomas Gottschalk? Nein, das erzähle jetzt ich gerade. Ah, okay. Aber das ist jetzt auch irgendwie, mal ganz ehrlich, ich glaube, als Lehrer siehst du im Laufe deiner Karriere einfach so viele Leute, dass da immer, keine Ahnung, mal blöd gesagt, ein paar Stars, ein paar Mörder und jede Menge massig normale Leute dabei sind. Hinweis 3. Das Modellfliegen war meine Leidenschaft. 1966 in Ungarn wurde ich in meiner Flugzeugklasse Weltmeister. Damals 900 mm Spannweite und ein Gewicht von 1,2 Gramm ohne den Gummizugantrieb. Und mir kommt 1,2 Gramm wahnsinnig wenig vor. 1,2 Gramm ist wahnsinnig wenig, vor allem für was? 90 Zentimeter Spannweite? Mhm. Das erinnert mich jetzt an diese Weltkriegsflugzeuge, die man früher auf so Kirchwein und dergleichen haben konnte. Gibt's die noch? Das frage ich mich auch. Ich meine, ich hätte in den letzten Jahren sowas mal in den Fingern gehabt irgendwo. Ja. Aber vielleicht bilde ich mir das jetzt gerade auch nur ein. Die mir echt nur so aus so 5 ausgestanzten, wie so styroporartigen Sachen zusammenstecken. Ja, das war so, ja, genau. Großartig. Dann schmeißt die irgendwo dreimal runter und dann sind sie kaputt. Hinweis 4. Ich versuchte als Entwickler von Modellflugzeugen eine Anstellung zu finden. Es wurde aber alles ganz anders. Und mit Bauarbeiter, Ritter und nordamerikanischen Ureinwohnern fing ich 1971 an. Frauen und Kinder spielten erst Jahre später eine Rolle. Die Entwicklung dauerte aber 3 Jahre lang. Bauarbeiter, Ritter, amerikanische Ureinwohner, ich muss an YMCA denken. Lest dir mal den einer von den Village People? Ja, vielleicht. Lest dir mal den Wikipedia-Artikel dazu durch. Das ist echt interessant. Also ich bin auch die Tage in so einen Deep Dive über die Pet Shop Boys abgeglitten. Eine Band, die ich damals total geliebt habe, so in den 80er und 90er Jahren. Immer noch echt großartiges Zeug. Ich mag das immer noch gerne. Go west, it is peaceful there. Wobei ich empfehle mal das Video von I wouldn't normally do this kind of thing. Da hat wirklich jemand mal gesagt so, also diese Computereffekte, die wir benutzen können, dezent einsetzen? Nein, her damit! Aber machen die noch irgendwas, die Pet Shop Boys? Also ich weiß, dass sie so eine Theater-Oper-Rock-Opera-Sache mit inszeniert hatten. Sind und sie jetzt die Blue Man Group? Ich habe gedacht, sie hätten vielleicht ein Haustiergeschäft aufgemacht. Und in 2018, glaube ich, waren sie noch auf Tour. Ah ja, okay. Aber ich meine, mal ganz ehrlich, die haben so viel gerissen, die müssten eigentlich, glaube ich, gar nichts mehr machen. Die sind bis heute das erfolgreichste UK-Duo irgendwie musikalisch immer noch mit wahnsinnig Abstand. Und ich glaube, allein mit ihren Klassikern so Go West, West End Girls und Whatever I Done to Deserve This, kriegen sie so viele Tantiemen sicherlich immer noch. Das müsste ja noch funktionieren. Ja, vorausgesetzt, die Rechte liegen bei ihnen. Aber wenn du da mal 10 Jahre unterwegs bist, erfolgreich, dann bist du doch wie so Kaugummi am Schuh und kommst von der Bühne nicht mehr runter. Ja, ich meine, wenn du dir auch die, Achtung, naja, jetzt gleite ich hier natürlich gerne ab, wenn du dir auch in die Entstehungsgeschichte anguckst, dass du ja einen, ich sag mal, sehr bühnenaffinen von den beiden dabei hattest, glaube ich, wird derjenige sein, den du irgendwann eher von der Bühne runterschleppen musst, als dass der sagt so, ach ja, oh ja, eigentlich habe ich alles genug gesagt, genug gesungen, jetzt reicht's mal. Ich sehe schon, nachdem jetzt Klaus und Klaus durchgespielt sind, versuchst du hier eine neue Band in Stellung zu bringen. Oh mein Gott. Ich sehe schon. Das wäre mein Klaus und Klaus Moment. Meine Kumpels von zu Hause, habe ich in die WhatsApp-Gruppe mit stolz geschwellter Brust gesagt, dass Klaus und Klaus quasi in unserem Podcast einen Auftritt hatten. Und es kam gähnende Leere und Desinteresse zurück. Also ich hätte gedacht, dass quasi, wenn du so um die 80er geboren bist, dass jeder in Deutschland Klaus und Klaus kennt. Mir wurde wirklich mehr als deutlich vermittelt, dass sie keinerlei Ahnung hätten, von was ich rede und ich mit dem Scheiß aufhören soll. Du meinst die WhatsApp-Gruppe von deinen Ex-Kumpels? Jetzt ja. Aber also jetzt mal ohne Witz. Also ich habe dann auch geschrieben, so ungefähr, ich bin so froh, dass wir kein Geld gewettet. Ich hätte 100 Euro gewettet, dass jeder in meiner Generation Klaus und Klaus in Deutschland kennt. Aber scheinbar. Ja, es wird, glaube ich, die Frage, worüber kennst du die? Ich kannte die, ehrlich gesagt, über ihr diese Nordseeküste. Nee, nicht mal Nordseeküste. Das wusste ich erst später, dass das von denen ist, weil ich einfach nicht wusste, wo dieses Lied herkam oder so. Sondern, wie heißt denn dieses Lied? Das ist so ein Faschings-Hit. So ein sehr Bolognese. Der Eiermann? Nee. Ich überlege gerade. Es gibt so viele Klassiker, von denen wir erzählen können. Egal, ich habe die Info damals in so, die... Der Erwin fasst der Heidi von hinten, ist das nicht? Das ist doch nicht Klaus und Klaus, oder? Das ist doch... Aber das wird auch immer mit so einem Dialekt gesungen. Nee, aber von wem ist denn das? Ja, aber egal, wir kommen irgendwie vom 100. ins 1000. Aber was ich sagen wollte ist, ich habe wiederum eine Nachrichtengruppe von dem Deichpod, das ist so ein Kleinsttreffen eigentlich von Podcastenden, natürlich am Deich, wird es gesagt, Grüße gehen raus in den Norden. Und dort war das natürlich sehr wohl ein Begriff, von daher, ja. Man hatte sehr auch dem sehr mitgefiebert, dass das irgendwann rauskam, weil ich das natürlich nicht komplett für mich behalten konnte. Aber also wir sind bei, um mal den Bogen wieder zurückzuspannen, bei Spielzeugherstellern. Keine Ahnung. Ja, es ging doch jetzt gerade irgendwie um Indianer und, oder? Hinweis 5. Die Ölkrise 1974 verhalf mir zum Durchbruch. Eine komplette Jahresproduktion meiner Erfindung wurde damals in die Niederlande verkauft. Gummistiefel. Fahrräder. Ja, die gesuchte Person ist Fahrräder. Ist nein, Fahrräder. Aber jemand, der Gummistiefel ein Fahrrad erfunden hat vielleicht. Also ich bin trotzdem bei, ich war ja bei Spielsachen und dann ist einfach Horst Brandstätter naheliegend, aber der ist es nicht. Hinweis 6. Mein Wahlspruch lautete: kein Horror, keine Gewalt und keine kurzlebigen Trends folgen. Retrospektiv ist nicht mehr davon viel übrig geblieben. Es ist auch nicht Horst Brandstätter, sondern ich glaube, der Gründer ist Georg Brandstätter. Aber ich sag mal, Playmobil zeichnet sich jetzt auch dieser Tage nicht gerade durch Horror aus. Ja, aber also Gewalt, bei Playmobil gab es schon immer Gewalt, weil die hatten schon immer irgendwie Gewehre und so auch. Das ist eher Barbie, der Barbie erfunden hat. Vielleicht sind wir Hinweis 7, weil das passt wie die Faust aufs Auge zu dem, was du gerade gesagt hast. Historische Korrektheit und politische Korrektheit waren bei meinen Erfindungen oft schwer in Einklang zu bringen. Daher wurden viele Dinge entwickelt und nicht produziert oder nur kurzzeitig verkauft. Diese haben oft hohen Sammelwert, wie zum Beispiel ein Tanzbär, Jäger mit getötetem Wild, mittelalterliche zur Schaustellung von Verbrechern, chinesische Schienenarbeiter für Wildwestsets und so weiter und so fort. Sind wir der bei Typ, der die Figuren von den Überraschungseiern erfunden hat. Na, ich glaube, bei hier so Modelleisenbahn, oder? Wie ist denn der von Herpa? Nee, die sind, der Herr Märklin. Herpa. Nee, die sind von hier, glaube ich, und nicht aus Bamberg. Märklin, Sascha? Philipp? Nee. Aber wie nah sind wir denn an irgendwas dran? Ihr seid schon am Ziel vorbei galoppiert. Ja, genau. Also ihr seid auf einem extrem guten Weg, aber ihr seid so nah rangekommen und jetzt seid ihr schon wieder ein klein bisschen davon weg. Aber nur ein klein bisschen. Dann eher so in Richtung Playmobil. Hinweis 8. Auf der Expo 2000 wurde ich mit einer eigenen Statue, eine von 200, im deutschen Pavillon geehrt. Was? 2000? 2000, genau. Schon ein paar Tage her. Ja. War die damals dort? Nein. Ich war dort. Ich bin damals mit meiner Familie hingefahren. Fand das ganz cool. Ich überlege jetzt gerade, was noch hier so Spielzeug hier aus der Gegend. Hinweis 9. Durch meine Erfindung wurde die Firma meines Arbeitgebers in Zirndorf, Grüße gehen raus, unter anderem an Josh, weiter über Deutschland hinaus bekannt und berühmt. Ja, dann ist schon Playmobil. Das ist nur nicht der Gründer, sondern der die Männchen erfunden hat, der aber dann rausgekauft wurde. Oh, weiß ich aber nicht, wie der hieß. Zählt das? Das zählt, ja. Ja, dann sagen wir einfach, das zählt. Warte mal, vielleicht komme ich noch auf den Namen. Gib mir mal kurz. Ich lese den Hinweis 10 vor, da ist noch nicht der Name drin. Wie bitte? Ich lese Hinweis 10 vor, da ist noch nicht der Name drin. Hinweis 10. 1998 zog ich mich zurück in den Ruhestand. Ich starb 2009 in Markdorf am Bodensee. Bis dahin hatten 2,2 Milliarden meiner Kinder das Licht der Welt erblickt. Ja, das ist ja die Legend goes, dass der Playmobil erfunden hat, da so ein bisschen übers Ohr gehauen wurde von seinem Arbeitgeber. Wobei ich nicht beurteilen kann, was da wirklich dran ist, weil wenn du was während deiner Arbeitszeit erfindest, dann ist es ja grundsätzlich erstmal im Besitz deines des Arbeitgebers. Ist ja auch die alte Nummer von Apple tatsächlich. Denn damals hat, was nicht, Wozniak, der damals für eine große Computerfirma gearbeitet hat und dann gesagt hat, so, er hat da sowas erfunden, aber sie wissen gar nicht, irgendwie darf er das selber behalten? Und dann haben die ihm gesagt, ja, nee, darf er selber machen. Und da hat er ja den ersten Apple-Computer erfunden. Weil er da halt Teile davon sozusagen während der Arbeitszeit oder während seiner Anstellung dort erfunden hat. Und dem Rechte-System nach wäre es der Firma freigestanden zu sagen, so, Moment, wir erheben hier Anspruch auf deine Erfindungsleistung. Haben sie nicht gemacht. Aber was hat denn Playmobil vorher gemacht, stellt sich mir die Frage. Gummistiefel. Ach, Schmarrn. Oder? Nein. Nein, nee, das war Nokia. Nokia. Ja, Nokia war so ein Mischkonzern, der halt alles gemacht hat, glaube ich. Aber um bei unserer Person zu bleiben, ich war Hans Beck, Erfinder der Playmobil-Figuren. Ja, ja. Aber ja, da wollte ich ja vorhin mit Georg Brandstätter schon hin, aber mir ist der Name von dem Typen nicht eingefallen. So ärgerlich. Aber ist mir auch nicht bewusst, dass quasi das so ist. Also das ist tatsächlich ich keine Origin-Story, die mir bekannt ist. Jahrelang Fanarbeit gemacht in der Bude. So. Ich bin wirklich? Ja, ein bisschen näher dran. Naja, das also mittlerweile ist die Firmenzentrale ist mittlerweile in Zindorf, aber früher war die in Dietenhofen. Und das Werk, das Hauptwerk ist natürlich auch hier. Und das war bei allen Jugendlichen hier im weiteren Umkreis, war das so das Größte, wenn du da reingekommen bist. Und das war natürlich auch immer ein Riesenspaß im Sommer, wenn da irgendwie alles voller Fanarbeiter war. Mhm. Und gerade so in der Spätschicht, das hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Was ich ganz witzig fand, war dieses Fakt mit der Ölkrise, die ihm geholfen hat, weil ich am Anfang auch gedacht habe, so, wie kommt das denn? Aber der Hintergrund ist, dass die einfach vorher so Hula-Hoop-Reifen und ähnliche Sachen gebaut haben, die halt viel Plastik gebraucht haben. Und dann haben sie gesagt, na gut, dann bauen wir lieber kleines, filigranes Zeug, was wir teurer verkaufen können. Das war eigentlich so dann der Clou dahinter. Ja, ja, das habe ich schon irgendwie damit zusammengebracht. Aber so den Dreh natürlich, ja, die haben vorher einfach anderes Spielzeug gebaut. Ne? Das ist auch klar. Und jetzt mittlerweile sind sie ja auch ganz groß in Blumentöpfen. Das ist ja auch so, weil die so gut im Kunststoffspritzen sind, haben sie irgendwann so ganz besondere Blumentöpfe erfunden, die man irgendwie kaum gießen muss, wo man die Pflanzen kaum gießen muss. Ja, und die hatten sehr früh Masken gebaut. Das fand ich auch sehr lustig. Da habe ich tatsächlich auch eine. Ich habe auch zwei, ja, weil das fand ich auch so, die sehen auch richtig skurril aus. Ja, ja. Es ist halt schade, dass jetzt mit FFP2-Maskenpflicht natürlich ein Stück weit hinfällig sind, aber eigentlich finde ich auch das Konzept ganz cool, dass du so einen Filter reinlegen kannst, dass du das Ding selber ordentlich mehrfach benutzen kannst. Genau, und das ist gut. Ja das Geile an so einer Spritzgussmaschine, da brauchst du nur so eine andere Form und dann kannst du damit ja irgendwie was komplett anderes produzieren. Ja. Aber das Coole ist, ich meine, der Ort, in dem ich lebe, der ist ja nicht so wahnsinnig groß, aber zum einen ist da das große Playmobil-Werk, das sehr, sehr früh Masken produziert hat und ein paar Meter weiter Luftlinie in unserem Gewerbegebiet, in dem, glaube ich, insgesamt vielleicht 5 Firmen sind. Da ist ein Hersteller von Staubsaugerbeuteln, die auch sehr, sehr früh angefangen haben, Masken zu produzieren. Ah. Weil die natürlich mit Filtern sich auskennen. Das, genial, stimmt. Fand ich sehr witzig, ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Peter, das war eine echt coole Sache. Wusste ich selber die meisten Sachen davon schlicht und ergreifend nicht, obwohl ich hier sogar irgendwie so ein Freizeitland hier schon mal war mit hier Neffen und Co. Für die war das total geil. Dauernd. Wir haben eine Dauerkarte. Ist ja auch nicht so, dass sie da irgendwie an jeder Ecke eine Statue von dem Typen stehen haben und sagen, das ist der Typ, den wir beschissen haben um sein kulturelles Erbe. Also ich meine, es ist ja logisch, dass du es da nicht erfährst. Ja. So. Tatsächlich ärgert es mich, dass ich den Namen nicht parat hatte, aber ja, es ist so, der ist wirklich nicht sehr bekannt. Ja. Naja, dann haben jetzt die Leute auch wieder die Möglichkeit, so einen kleinen Deep Dive zu machen, sich das anzugucken, zu schauen, was hinter den Figuren steht. Dann. Sehr schön. Danke dafür. Super. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.